Herr Delgado auf ihrer neuen Platte, die ja schlicht 2 heißt, da sind 32 Songs drauf. Und das sind ja nicht mal nur kurze Songs, sondern die haben ja die normale Pop-Song-Länge, so 3 bis 4 Minuten. Das macht insgesamt 3 Stunden Musik. Woher kommt dieser Inspirationsschwall? Das ist ja das Ergebnis von mehreren Jahren Arbeit auch. Ja? Wenn ich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag auf jeden Fall ins Studio mache, dann halt was. Und irgendwann mal sammelt sich so viel Material, dass man denkt so, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich ein Album draus. Und ich hatte wirklich so viele Stücke. In letzter Zeit ist es auch so, dass mich das teilweise auch ärgert, diese CDs mit 10 Stücken. Weil man das im digitalen MP3-Zeitalter gar nicht mehr braucht? Oder woran liegt das? Nee, das liegt an einer allgemeinen Knauserigkeit und Geiz in Leben und Kunst, möchte ich. Ich halte das für ein wirkliches gesellschaftliches Phänomen, dass man versucht, mit einem möglichst geringen Aufwand an Ressourcen, Material und Seele auch im Endeffekt durchzukommen. Geiz ist eben nicht geil. Großzügigkeit ist geil. Ich finde, man soll alles geben. Nicht nur wegen Value for Money, wie der Engländer sagt, dass die Leute für ihr Geld auch wirklich möglichst viel kriegen, sondern auch als Statement. Ich will sagen, dass man als Künstler und auch als Mensch großzügig sein soll und möglichst viel geben oder alles geben. Aber auch Sie wollen Geld verdienen mit Ihrer Musik? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das verdiene ich ja dann auch. Ja? Aber das verdiene ich genauso mit 10 Stücken wie mit 32 Stücken. Und da gebe ich lieber 32 fürs gleiche Geld auch. Und wenn man im Prinzip ein gutes Leben hat und bestens versorgt ist, ja, dann sollte man den Rest verschenken. Aber das ist nun wiederum auch eine sehr privilegierte Haltung, die Sie vielleicht haben können, weil Sie einfach schon so lange dabei sind. Also seit Ende der 70er machen Sie ja Musik, veröffentlichen Sie Musik. Ja. Ja klar, das weiß ich, dass ich in einer privilegierten Position bin. Als junger Punk konnte ich mir das nicht leisten, zu sagen, so, dass die nächste Platte mache ich für kein Geld. Ja? Aber jetzt kann ich mir das leisten und das möchte ich dann auch nutzen, weil ich habe so viel gekriegt durch die Musik, dass ich auch viel zurückgeben kann. Ist es vielleicht auch gar kein Zufall, dass Sie jetzt, im vergangenen Jahr, in diesem Jahr wieder Musik rausbringen? Denn es scheint ja gerade diese Zeit, in der Sie angefangen haben, das Ende der 70er, Anfang der 80er, die scheint jetzt wieder ganz aktuell zu sein. Also in München im Haus der Kunst, da gibt es eine Ausstellung zu den genialen Dilettanten. Dann hat Wolfgang Müller mit der tödlichen Doris jetzt gerade 2 Alben nochmal wieder veröffentlicht, sehr aufwendig. Es gibt ein neues Buch von Andreas Dorau, sozusagen seine Biografie, und Sie machen auch wieder Musik. Wie erklären Sie sich das, dass das jetzt wiederkommt, oder? Ich denke, dass die 80s, um das mal so zu sagen, die jetzt eigentlich lange in immer wieder neuen Interpretationen auch die Tagespolitik bestimmen in Kunst und Kultur und Musik, dass die 80s im Prinzip, glaube ich, von der Mobiltelefonie und vom Internet abgesehen, im Prinzip alles, wir leben quasi in der Zukunft der 80er Jahre. Ja, alle wesentlichen Errungenschaften, die sich natürlich weiterentwickelt haben, vor allem in der Musik, also sprich Sampler, Computermusik, Synthesizer, aber auch politisch Neoliberalismus, also Thatcherismus, Reaganomics, das sind alles Sachen, die in den 80s entstanden sind und die heute noch immer die Welt bestimmen. Ja? Und in gewisser Weise leben wir in dem, was man in den 80s projiziert hat als Zukunft, also gesellschaftlich, politisch und auch künstlerisch. Damals, Anfang der 80er, da gehörten Sie ja zu den Vorreitern dieses neuen Sounds mit Duff, mit Songs wie Tanz die Mussolini oder Der Räuber und der Prinz. Wenn man an diese Ausstellung denkt, im Haus der Kunst zum Beispiel, da sind Sie auf einmal im Museum, also hinter so einer Art Vitrine sozusagen. Und was ein Museum ist, das ist auch im Grunde vergangen, das ist angestaubt und eigentlich, das kann Ihnen doch nicht gefallen, oder? Ja, ich meine, ich sehe das ja wirklich so, wie auch in einem Text ausgedrückt ist, dass Geschichte halt geschrieben wird und dass Geschichte immer ein Kommentar ist. Und die Dokumentation der Geschichte entspricht natürlich nie der Wahrheit. Ja? Und ich finde das schon auch teilweise befremdlich, muss ich schon sagen. Ja? Weil gerade ich und auch mit DAF, aber auch mit anderen Projekten, bin immer ein Mensch gewesen, der genau dafür stand, Denkmäler zu zerstören. oder umzukippen oder auf die Tanzfläche zu bringen und nicht welche aufzubauen. Ja? Trotzdem verstehe ich den Wunsch, den nun mal die Kulturhistorie halt hat, wichtige Entwicklungen zu dokumentieren. Das verstehe ich schon. Wenn das allerdings in der bloßen Nostalgie verharrt, dann gefällt mir das nicht. Ich bin kein Nostalgiker, aber ich denke, dass man aus der Historie schon lernen kann. Nur sollte man das, was man aus der Historie lernt, dann auch umwandeln können und in neue Sachen projizieren. Wenn es allerdings wirklich bei der Nostalgie bleibt, dann bin ich ein wirklicher Feind dagegen. Mir gefällt das nicht, eine 80s-Party, wo sich dann alle anziehen wie in den 80s und dann 80s-Musik läuft, weil es sind nicht mehr die 80s und man kann alle kulturellen Entwicklungen immer nur im Zeitkontext betrachten. Aber da muss ich dagegenhalten, denn ein Song ihrer Platte, ne, da gibt es ja die Songzeile, wir feiern eine Party wie 1982. Richtig, genau. Ja, das spielt halt damit. Ja. Das ist aber auch, sag ich mal, der Text ist ja so, ist durchaus ironisch gemeint. Da wird ja so ein grenzenloser Optimismus verbreitet. Wir feiern jetzt eine Party und nehmen alle Freunde mit auf die grüne Wiese. Das ist ja, sag ich mal, am Rande des Märchens. Das ist ja durchaus ironisch gemeint. Durchaus ironisch. Und wir nehmen unseren Casio und trinken nur noch Bluna. Und das ist ein großer Schuss Ironie da drin. Ja? Und soll sich genau eigentlich über diese Sache auch dann nicht lustig machen, aber, sag ich mal, zumindest als Karikatur auch darstellen. Sie haben ja eben angesprochen, es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen der Jetztzeit und Anfang der 80er. Da gibt es dann aber auch bestimmt viele Unterschiedlichkeiten. Also die Rolle von Duff, die war ja immer die Rolle zu provozieren. Zum Beispiel eben mit Songs wie Tanz den Mussolini, Tanz den Adolf Hitler. Ich denke, womöglich war es damals auch einfacher zu provozieren. Ja, das werde ich oft gefragt und ich denke eben nicht. Ja, ich denke, es ist wirklich, manche Tabus sind dann irgendwann mal keine mehr, dafür entstehen andere Tabus. Ich glaube auch nicht, dass die Gesellschaft freier geworden ist. Ich glaube, dass es heute halt neue Tabus gibt. Ja? Und dass es genauso leicht ist zu provozieren wie früher. Jetzt bei meiner neuen Platte, und das ist sicher auch nicht so radikal wie Tanz in Mussolini, aber wo ich das sage, zerstört die Disco, zerstört die Bank, zerstört das Bundeskanzleramt, kriege ich auch schon wieder Gegenwind und sagen, ja, ist das nicht eine Aufforderung zur Gewalt, ist das Bundeskanzleramt, also das kannst du nicht bringen, Gabi, und so. So. Warum muss man das bringen? Warum haben Sie sich dazu entschlossen? Man muss das nicht bringen, aber als Künstler darf ich machen, was ich will. Das ist so entstanden aus diesem Gefühl, dass ich wirklich denke, dass, sag ich mal, die alten Institutionen, also sprich Kirchen, Gewerkschaft, Staat, im Prinzip so viel an Kraft, Daseinsberechtigung und Macht verloren haben, dass sie wirklich im Prinzip durch andere ersetzt werden könnten. Ich weiß, das wird in Deutschland nicht so geführt, die Diskussion, weil ich beobachte wirklich viele verschiedene Nachrichtenkanäle. Und das spielt hier noch keine Rolle, aber ich denke schon, dass in anderen Ländern wie Spanien oder auch Griechenland, Italien, Frankreich, England, selbst USA, es momentan eine Riesenbewegung gibt, andere Formen der Demokratie zu finden. In Spanien bekommen Sie es ja live mit. Sie wohnen seit einer Weile wieder in Ihrem Geburtsort. Ja, stimmt. Córdoba, ja. Welche Rolle, also Sie als jemand, der in Spanien lebt, welche Rolle spielt da die Musik, die Künstler? Eine untergeordnete Rolle, muss ich sagen. Ich denke, dass die Musik hat ja oft kulturelle und auch politische Revolutionen ausgelöst. Und Musik war bis jetzt immer, sag ich mal, die Flagge von Jugendbewegungen. Und ich denke, das hat sich geändert. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, ich und alle meine Freunde haben uns eigentlich über die Musik definiert. Wir haben unser ganzes Taschengeld für Platten ausgegeben. Und das war eine ganze Zeit lang so. Aber heute gibt man Geld für Smartphones aus, ja, für Flatrates, für Modelabels, für Videogames. Ja? Und die Musik, denkt man, kriegt man umsonst eigentlich aus dem Netz. Und ich denke, dass die nächste Revolution, die nächste Jugendbewegung sicher eher mit Internet als mit Musik zu tun hat. Bin ich ganz, ganz sicher.